Herrschaft, mal eine Frage vorweg. Ist hier noch jemand drunter, den ich nicht abgerissen habe? Ja, komm, hier sind 28 Mann gezählt, aber nur 27 Abrisse da. Ja, so muss doch einer drunter sein, der der Eintrittskarte nicht ordnungsgemäß hier. Nun fordere ich denjenigen aber jetzt letztmalig gutartig auf, kein Menkenke machen, sondern eine Karte vorzeigen, wie sie das gehört. Junge, ist doch wahr. Kommen Sie mit Ihrer Luxusbusse angerauscht, wollen mit Ihrer Quadratlatschen den geheiligten Boden betreten, wo sonst nur Fürsten und Grafen mit ihren Quanten zugange waren. Denn unser einen um Abriss bescheißen. Ja, gucken Sie mich nicht an wie so ein Auto. Gucken Sie ihn lieber in der Hosentasche, wo die Karte sitzt. Was ist? Ja, da haben wir ja den. Was heißt hier vergessen? Junge, sind Sie froh, dass ich keine Meldung mache? Wenn ich als Führer nicht auch hinten Augen hätte, was glauben Sie, was wir von Schloss noch zeigen könnten? Leere Zimmer, sonst nichts. Alles wegen der Vergesslichkeit. So, bitte mir zu folgen. Rauchen, Kleinkinder und Hunde sind zu unterlassen. Nichts anfassen, nicht hinsetzen und keine Örtlichkeiten ohne mich aufsuchen. Herrschaften, Sie befinden sich hier oben auf Burg Hohensauf aus, welche noch heute in Besitze der gräflichen Familie ist. Diese wurde im Jahre 1208 von Graf Heinrich von Hohensauf aus auf der Spitze eines Berges gegründet, zum Schutze der Feinde. Und bereits 100 Jahre später, 1311, war sie zum ersten Mal völlig abgebrannt. Also nicht die Familie, nicht die Burg. Das ist ja klar. Von den ursprünglichen Bauwerken ist heute nur noch der alte Burggraben erhalten, welchen man aber auch nicht mehr gucken kann, weil die Amis 45 zugeschüttet haben. Wie das Schloss vorübergehend Divisionsquartier war, wollten sie nicht immer mit ihren Jebs von der Zugbrücke plumsen. Die Waschlappe, da zieht die ähnlich. Und haben sie da, wie gesagt. Heute enthält das Schloss eine der bedeutendsten Gemäldesammlungen der gräflichen Familie, welche jahrelang in einem Salzbergwerke geschlummert hat, bis das der deutsche Adel nach dem Kriege wieder aufatmen konnte. Wir befinden uns hier jetzt in die sogenannte Trophäenhalle, wie Sie an die Wände da selber sehen können. Alle diese Geweihe hörten einstens lebendige Tiere an, welche in der waldreichen Burg ihren Unwesen trieben. Der vorne, der ganz dicke Knochen da, nicht, sehen Sie, das ist der berühmte 27-Ender, welcher noch auf die Yachtausstellung Düsseldorf 1955 mit einem Ehrenpreis zuteil gebracht wurde. Das Geweih drückt durch die Größe der Hörner die Männlichkeit des Hirsches aus. Also können Sie vorstellen, ne? Was das für ein Kaffens mal gewesen sein muss. Nicht alle diese Hörner haben sich die Grafen mit den Geschlechtern der Hohensauf aus selbst verdient. Denn, denn im Gegensatz zu der heutigen Tiefkühlkost schoss man sich ja früher sein Mittagessen persönlich. Da vorne die Glasvitrine, ja, dieser große Kasten da, wo der alte Opa gerade gegen anlehnt, enthält eine Sammlung von Speer- und Pfeilspitzen der Steinzeit, welche bei den Ausgrabungsarbeiten für den Tank unserer Ölheizung zufällig in Burghove gefunden wurde. Früher enthielt die Vitrine der Gräfin Maria Helene von Hohensauf aus, welche durch Jahrhunderte die Angewohnheit hatte, nicht zum Verwesen, sondern in ursprüngliche Schönheit. Das hat man ja heute viel noch in bessere Verhältnisse. Es gibt ja Geschichten von Grafen und Königen, dass die durch geheimnisvolle Kräfte der Natur einfach nicht zum Kaputt zu kriegen sind. Diese Tischerrücken, der Erdmachmatismus, da hängt ja wohl alles irgendwie mit zusammen. In dem Fall der Maria Helene, 300 Jahre hat sie hier friedlich gelegen, geschlummert, kann man beinahe sagen, bis 45 der Amis kamen, nicht diese Heinis da, nicht, und in diesen Saale immer ihre Partys feierten und da wollten sie die alte Dame nicht beihaben. Die waren ja damals erst noch fies für die Deutschen. Und haben Sie sie unter den Dach in eine Gesindekammer abgestellt und da ist es schlecht geworden? Nicht von einem Tag auf den anderen schmolz sie dahin wie ein Kammerbär unter der Sonne und lohnte sich nicht mehr so aufzuheben. Die Vitrine ist übrigens original aus der Zeit. Damit ist die Trophäenhalle zu Ende. Bitte mir zu folgen. Wir betreten jetzt das sogenannte Erkerzimmer, welches nach dem 9. Brande 1922 mit einer frischen Holztäfelung tapeziert wurde, wofür in die gräfliche Waldung und vier deutsche Eichen ihr Lebenslicht ausblasen mussten. Die Täfelung ist bis auf den heutigen Tag erhalten. Im 18. Jahrhundert bewohnte dieses Zimmer die Tänzerin Christine Pawlocek, welche als Geliebte des Grafen Wilhelm von Hohensauf aus auf die Burg beschäftigt war. Dort im Kamin zur Linken war damals eine geheime Wendeltreppe eingebaut, welche unmittelbar im Zimmer des Grafen endete. Also konnte der Pawlocek immer ganz stickum bei ihm auf der Bude. Das heißt, wenn Feuer an war, war vielleicht gar nicht so angenehm, ist ja ganz schön heiß geworden unter den Füßen, musste vielleicht sogar husten für den Qualm und da sank sie ihn doch meistens recht geräuchert in die Arme. Wie eines Tages nun wollte die Gräfin Elfriede, die Gattin Wilhelms, an ihre Nebenbuhlerin rächen, ob die zwei Weiber jetzt Knies miteinander hatten oder dass die Eifersucht ihren Busen da am Wackeln brachte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ließ sie, wie der Graf mit seiner Mätresse in Walde zugange war und dort den edlen Weidwerk huldigte, ließ sie doch ein getreuer Bediensteter, Jakob hieß der, und ist angeblich der Vater des Grafen Ludwig von Hohensauf aus. Der musste heimlich jede Treppenstufe einzeln von unten rostige Nägel drunter kloppen, da die Spitzen schön rausstachen und die Pawlocek anständig pieksen sollten. Nur ausgerechnet den Abend war Graf Wilhelm wohl etwas ermattet von der Yacht nach Hause gekommen und hatte seiner Geliebte gesagt, sie sollte noch heute nicht bei ihm raufsteigen, der Wendeltreppe. Dann aber änderte er seine Kalkulation und kam persönlich von oben nach unten, die worauf der rostige Nägel in die gräflichen Beine eindrangen. Also können Sie vorstellen, was da los war. Der soll da Mama und Papa geschrien haben, gejault wie sein eigener Jachthund. Hierauf wurde der getreue Jakob der Rübe einen Kopf kürzer gemacht und die Wendeltreppe abgerissen, weshalb sie auch heute nicht mehr zum Sehen ist. Damit ist das Erkerzimmer zu Ende. Bitte mir zu folgen. Wir betreten jetzt den sogenannten Rembrandt-Salon, welcher nach dem gleichnamigen holländischen Maler seinen Namen von weg hat. Hier befinden wir uns im Herzstück der gräflichen Gemäldesammlung. Dort an der Wand, der große weiße Flecken da, ist ehemals ein berühmter Rubens aufgehangen, welcher in unbekleideten Zustande eine Dame da gemalt hat, wie sie gerade die Füße wäscht. Oder nicht wäscht, das wäre ja unappetitlich, aber tunkt sie den Mauken so im Wasser rein. Jedoch mit einer unnachahmlichen Gebärde. Allerdings war die Dame ganz gut im Futter, nicht? Sie war ganz gut dabei, dass man anständig sehen konnte, wo vorne und hinten ist. Ich habe mal geschätzt, rein privat natürlich, so ihre 280, 300 Pfund brachte die aber mit auf die Waage. Weshalb sie auch auf eine Schweizer Kunstaktion von einem amerikanischen Büchsenfleischmagneten. Wie für 150.000 Dollar hat die da eingesackt. Ne? Links daneben Rembrandt van Rijn, jugendliches Selbstbildnis, ein echtes Ölgemälde, 59 x 62 cm groß. Dieses Bild ist so berühmt, dass das Original davon in diese bekannte Uffizien hängt, wo es alljährlich Tausende von Touristen seine Reverenz erweist. Auf der gegenüberliegenden Seite ein unbekannter Meister, Leda mit den Schwanen. Der ist ja gerade bei, und zwar im frühen 18. Jahrhundert. Und zwar ist der Schwan ja eigentlich nur ein Ersatz für Junge, jetzt, also wie soll ich das? Kann man sagen, die alte Griechen, ihr Götterchef, der Zeus, der das ja liebte, ne, immer wenn der Schlickefänger was vorhatte, nicht, dann verwandelte der sich in andere Leute. In diesem Fall also auch mal in Wasservögel. Und was auf dem Bild in Einzelnen passiert, ich meine, ich persönlich weiß das, muss jedoch mit Rücksicht auf die anwesende Jugendliche leider hierauf verzichten. So, ich bitte jetzt die bereitliegende Filzlatsche reinzutreten, und zwar vollständig. Herrschaften, Krebssohlen ist keine Ausrede mehr. Sicher wurde früher seitens von der Burgverwaltung anerkannt, auch Porokrepp, aber seitdem, dass wir hier neu versiegelt haben mit 3 Jahren Garantie, da besteht die Firma darauf, dass keiner mit eigenen Füßen besichtigt. Sonst kommen die für keinen Katzer auf. Und noch eins. Namens des jetzigen Chefs des Hauses, des Grafen Heiko von Hohensauf aus, möchte ich bitten, das Rutschen und Schlindern zum Unterlassen. Ja, noch erst die Tage, ist auch keine 6 Wochen her, da hatte ich eine Oma in der Gruppe. Aber die war noch älter wie sie da hinten, ne, war auch noch viel klapperiger wie sie. Nicht, aber wie die der Latschen an den Füßen hatte, kriegte die Gefühle wie Marika Kilius. Die mit hoch erhobenen Krückmann sauste sie mitten in ein venezianischer Spiegel rein. Ich meine, die Dame ging uns nichts an, die konnte genäht werden. Ja, bis auf den komplizierten Oberschenkelhals, also der wird wohl nichts mehr geraten. Nicht, aber der Spiegel, das wertvolle Stück, war doch endgültig in den Wicken. Ich meine, was Sie hier mit Ihren persönlichen Knochen anfangen, soll mir egal sein. Aber bedenken Sie, dass diese ganze künstliche Werte der Menschheit in Eimer sind, wenn Sie hier nicht anständig aufführen. So, wir rutschen jetzt ins sogenannten Kristallkabinett. Bitte mir zu folgen. Herrschaften, wenn Sie jetzt mal nach oben gucken, können Sie sehen, wie Sie Kopf stehen? Weil nämlich die ganze Stube ist ein einziger Spiegel ringsum. Weshalb Sie auch aus naheliegenden Gründen von der amerikanischen Besatzungsmacht, ne, diese Blödmänner, gut, dass wir so los sind, damals für ihre 6 Orgien verwendet wurde. Die unter Beteiligung der weiblichen Dorfjugend in Gegenwart vom Neger, so muss man mal vorstellen. Unten im Keller befindet noch die sogenannte Folterkammer, welche von der glühenden Zange bis zur eisernen Jungfrau alles enthält, was das Herz begehrt. Da dieses Gelass aber zur Zeit der gräflichen Familie als Hobbyraum dient, wird von einer Besichtigung leider Abstand gebeten. So, ich bitte jetzt die Filzlatschen persönlich und paarweise wieder abzugeben und in Pfeilrichtung den Ausgang zuzustreben. Vor Ihrer Weiterreise wollen Sie bitte die Speisekarte unseres Burgcafés reichhaltig bedenken. Andenken und Ansichtskarten an Einlass und auf der gräflichen Toilette. Es wäre uns eine Freude, Ihre Ehre recht bald wieder zum Besuche. Na, also, naja, wissen Sie ja Bescheid. Also, gute Reise, sehen Sie mal zu. Ne?